Bitteschön. Guten Abend. Guten Tag, ja, guten Tag. Yusuf ist mein Name und ich bin für Sie zuständig hier auf dieser Station. Wie kann ich für Sie tun? Wissen Sie, mir geht es ganz schlecht. Ich habe so starke Schmerzen hier oben in der Brust und das ist vor 3 Stunden hat es angefangen und erst habe ich gedacht, das geht wieder weg, aber das sind solche heftigen Schmerzen und es strahlt so bis in den Unterkiefer hier rein. Puh, jetzt ist es mir ganz schlecht und also das ist also mit mal, einmal... Ja? Können Sie Ihr Namen nennen, bitte? Ja, ich heiße Ralf Kühler. Ralf, Vorname, ne? Ralf ist der Vorname, ich bin ein Mann. Ja, könnten Sie bitte langsam buchstabieren? R-A-L-F. Ja, und Nachname? Und der Familienname ist Kühler, K-U-Umlaut, H-L-E-R. Ja. Herr Kühler, wie alt sind Sie? Ich bin 58. 58. Und wann sind Sie genau geboren? Am 8. Mai 1964. 64, ne? Mhm. Ja, wie viel wiegen Sie? Oh, ich wiege so 87 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,78. Herr Kühler, weil Sie eine Brustschmerzen haben, ich möchte von Schwester eine EKG schreiben lassen für Sie. Und damit machen wir unser Gespräch weiter, ne? Okay. Ich glaube, das ist ganz gut, weil die Schmerzen wirklich also sehr unangenehm sind, ja. Ja. Okay, das ist jetzt also passiert, ne? Ich lebe noch. Ja, und wir machen weiter. So, Sie haben starke Schmerzen im Brust seit ungefähr 3 Stunden, ne? Ja, so langsam wird es ein bisschen besser. Aber das waren sehr starke, so brennende Schmerzen. Das war... Ja. Ganz schrecklich, ja. Es strahlt nach eher Unterkiefer. In den richtig? Unterkiefer hat es ausgestrahlt, ja. Sonstiger Bereich, strahlt es aus? Nee, sonst nirgendwo hin, nein. Ja. Und wie hat es begonnen, langsam zunehmend oder plötzlich? Nee, das ging ganz plötzlich mit einmal. Also ich hab in den letzten Monaten das schon immer mal gehabt, wenn ich also viele Treppen gelaufen bin, ne? Und ja. Aber heute war das so, dass ich einen wichtigen Termin hatte und ich habe verschlafen und dann bin ich zu Fuß gelaufen und nach einer Treppe fing es mit einmal an. Und da war mir also wirklich ganz übel und ich habe geschwitzt und ich hatte wirklich also so ein ganz starkes Angstgefühl auch. Ja, Sie hatten viel Angst. Ich verstehe. Das soll sehr schwer sein, ne? Ich möchte wissen, ob Sie noch Husten haben. Husten? Nee, Husten habe ich eigentlich nicht. Ja. Und wie stark sind die Schmerzen zum Beispiel auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, 1 für am leichtesten Schmerzen und 10 für unerträglichen Schmerzen? Also dann würde ich denen schon eine 8 geben. Also das sind 8. Wirklich so bedrohliche Schmerzen, ja. Ich meine, jetzt ist es ein bisschen besser zum Glück. Ja, jetzt. Aber im Laufe der Zeit ist es besser geworden. Ja, jetzt ist es gerade ein bisschen besser, ja. Ja, ungefähr Jetzt von 1 bis 7. Ja, jetzt tut es nicht mehr so doll, wie es ist, vielleicht bei 6 oder 7, ja, 6 vielleicht. Ja. Aber so kann ich es aushalten, jedenfalls. Ja. Das ist, diese sind, die Schmerzen sind immer da, ne? Dauerhaft. Ja, ja, also sonst sind die immer weggegangen. Ich hatte das schon mal so, dass ich so leichte Probleme hatte, wenn ich mich angestrengt habe. Und, ja. Aber jetzt habe ich mich wohl ein bisschen zu sehr angestrengt und dann ging es mir eben richtig schlecht. Haben Sie etwas bemerkt, das dir Schmerzen verursacht haben könnte? Ja, wie gesagt, ich bin in Eile gewesen und bin zügig gelaufen und musste ja. dann eine Treppe noch, eigentlich musste ich 3 Treppen hochsteigen, aber nach einer Treppe konnte ich nicht mehr. Da fingen diese rasenden Schmerzen an. Alles klar. Und haben Sie irgendwelche Medikamente dagegen genommen? Nein. Ich nehme nur meine normalen Blutdrucktabletten. Aber sonst, die habe ich heute Morgen auch genommen. Und meine anderen Medikamente. Aber ich habe jetzt nichts Spezielles dafür genommen. Ah, alles klar. Und gibt es etwas, das die Schmerz verschlechtert würde? Ja, also noch schlechter kann es ja fast nicht werden. Also ich denke mal, durch die Belastung war das, ne? So, ja. Ich hätte jetzt die Treppe nicht weiterlaufen können. Zum Glück habe ich dann Kollegen gleich hier hergebracht. Alles klar. Und haben Sie sich erbrochen oder nur hatten, war Ihnen? Nee, mir war nur schlecht, ich musste mich nicht übergeben. Ja, ich musste mich nicht übergeben, aber ich habe mich so gefühlt, als ob, ja. Und was eben krass war, ich habe mit einmal unglaublich geschwitzt, obwohl es heute gar nicht warm ist. Hm? Ja, kalter Schweiß war es? Ja, ich denke mal so, ja, war ganz schäbig, ja. Hm? Alles klar. Haben Sie irgendwo Taubheitsgefühl wegen dieser Schmerzen? Würde ich nicht sagen. Nee, Taubheitsgefühl habe ich nicht. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zu genommen? Nee, mein Gewicht ist stabil. Ja, und wie sieht es mit Ihrem Stuhlgang oder Wurzellassen aus? Haben Sie dabei Probleme? Ja, ich habe schon ein bisschen Probleme mit der Prostata und deswegen muss ich nachts oft auf die Toilette. Aber sonst habe ich eigentlich normale Verdauung und so. Hm? Gehen Sie oft nach Toilette, ne? Ja, 1 bis 2 Mal in der Nacht muss ich raus, ja. Hm? Ja, 1 bis 2, aber das ist normal, grenzwert. Ja, wegen Ihr Alter. Ansonsten gibt es hier in Ihrem Vorgeschichte wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, oder leiden Sie unter chronischen Krankheiten? Ja, ich habe schon seit vielen Jahren einen Diabetes, den ich viele Jahre mit Diät und mit viel Bewegung behandelt habe. Aber seit 5 Jahren nehme ich jetzt Metformin. Und da komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Ja, Metformin, wie viel wissen Sie die Dosis? Metformin 1000 nehme ich eine morgens. Nur morgens? Nur eine morgens, ja. Also, und sonstige Krankheiten? Ja, ich habe ein bisschen hohen Blutdruck und ein bisschen hohe Blutfettwerte. Deswegen nehme ich einen Beta-Blocker. Einen morgens und dann habe ich noch Enalapril, das nehme ich auch morgens. Beta-Blocker, welcher Beta-Blocker, wissen Sie? Oh, den wie Namen? Der heißt, weiß ich nicht, nein. Dosis, auch wissen Sie nicht, ne? Ich denke, das ist wahrscheinlich ist das Belok-Zoc 75. Ja, Belok. Hm. Und Enalapril, wie viel Milligramm? Weiß ich auch nicht, steht auf meiner Packung, aber habe ich jetzt nicht mit. Hm? Und wie oft am Tag? Nehme ich auch eine. Einmal abends oder morgens? Nee, ich nehme die auch morgens. Soll ich sie lieber abends nehmen? Nein. Nicht gut, okay. Ja, wurden Sie schon mal operiert? Nee, operiert wurde ich noch nicht. Und leiden Sie an, Sie sagen Prostata-Probleme. Ist bei Ihnen eine Krankheit diagnostiziert? Nein, nein, das ist nur, dass die ein bisschen vergrößert ist. Ja. Und dass ich deswegen halt häufiger auf die Toilette muss. Ich nehme da aber keine Tabletten oder so. Alles klar. Ist bei Ihnen eine Allergie oder Unverträglichkeit bekannt? Ja, ich habe Wegen. tatsächlich eine Latexallergie. Da kriege ich so einen heftigen Ausschlag davon. Und Latexallergie, bei ne? Nora, bitte? Latexallergie. Ja, genau. Das ist mal so durch Gummihandschuhe ist das mal aufgefallen. Und dann habe ich auch noch eine Allergie auf Novalgin. Ja. Da habe ich nicht nur so einen Ausschlag bekommen, sondern da habe ich auch tatsächlich dann Probleme mit der Luft gekriegt, ne? Alles klar. Aber jetzt leiden Sie an Luftnot? Ja, also das war jetzt bei dieser Attacke, da hatte ich schon das Gefühl, dass ich schlecht Luft kriege. Und nachts macht mir das auch manchmal zu schaffen. Deswegen habe ich mir schon zwei Kopfkissen zusätzlich geholt und schlafe ein bisschen höher, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann besser Luft bekomme. Aktuell, meinen Sie, oder? Ja. Zwei Kisten im Schlafen. Haben Sie geschwollene Beine jetzt? Ist mir nicht aufgefallen. Dann ähnliche Beschwerden haben Sie früher oder das ist erstmal? Nein, ich hatte immer, also nicht so heftige Beschwerden, aber ich habe das bemerkt, dass ich nicht so belastbar bin, wenn ich Treppen hochgelaufen bin. Ne? Ja. Früher konnte ich ohne Schwierigkeiten 4 Etagen Treppen laufen. Und jetzt muss ich immer schon pusten, so nach 2 Treppen. Und heute war es dann eben ganz viel schlimmer. Alles klar. Und Herr Köhler, rauchen Sie? Ja, also ich rauche nur noch ganz wenig. Seit 2 Jahren rauche ich nur noch so 5 bis 10 Zigaretten am Tag. Früher habe ich viele Ja. Jahre lang so ein Päckchen am Tag geraucht. Könnten Sie noch mal wiederholen? Früher für 10 Jahren haben Sie fünf Vor zwei Zigaretten Jahren, am also Tag. bis vor Ja. 2 Jahren habe ich eine ganze Packung am Tag geraucht und jetzt rauche ich nur noch so 5 bis 10 Stück. Und heute habe ich noch nicht geraucht, weil es mir nicht gut geht. Ja, aber Sie haben wie lange geraucht? Ja, 25 Jahre habe ich schon heftig geraucht, ja. Okay. Aber jetzt seit 2 Jahren denke ich mal 5 bis 10 Zigaretten am Tag, das ist noch nicht so schlimm. Das ist eine Routine für, haben Sie oder hatten Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen? Nein, da Ja. habe ich keinen Kontakt. Trinken Sie regelmäßig oder gelegentlich Alkohol? Ja, gelegentlich trinke ich ein Glas Wein, ja, wenn es sich ergibt, wenn was zu feiern ist oder wenn man Besuch hat oder so, ja. Wie viel? Oh, ein Glas Wein oder zwei. Und ist bei Ihrer Familie sonstige Krankheiten bekannt? Ja, meine Mutter, die hat auch so einen Altersdiabetes, ne? Die lebt noch. Mein Vater ist gestorben vor wenigen Jahren. Der hatte auch hohen Blutdruck und der hatte eine Herzkrankheit. Ist er wegen Herzkrankheit gestorben? Vielleicht auch wegen Altersschwäche. Also der war 83 Jahre alt. Also, Verzeihen Sie bitte, welche Krankheit hat er? Er hatte hohen Blutdruck und er hatte irgendeine Herzkrankheit, aber er war eben auch sehr alt einfach. Ne? Ah, tut mir leid. Und haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Und wie ist Ihr Familienstand? Ja, ich bin verheiratet, bin aber jetzt im Trennungsjahr gerade. Trennungsjahr. Mit wem wohnen Sie? Alleine? Jetzt wohne ich alleine. Die Kinder sind schon alle erwachsen. Wie viele Kinder haben Sie? 3. Sind Sie gesund? Nein, einer der Söhne, der ist leider Epileptiker. Ganz verständlich. Was sind Sie vom Beruf, Herr Kühler? Ich bin Innenarchitekt und selbstständig. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Im Ausland? Nee, im Ausland bin ich nicht gewesen. Haben Sie Stress bei der Arbeit, oder? Ja, immer mal wieder, ja, klar. Aber nicht durchgängig. Sind Sie gegen Covid-19 vollständig geimpft? Ja, ich habe 3 Impfungen bekommen. Und gegen Kinderkrankheiten auch? Gegen Kinderkrankheiten, ja, na klar, was man früher so alles bekommen hat, ja, ja. Nee, eigentlich bin ich ganz normal durchgeimpft, ja. Ja. Ja, Herr Kühler, jetzt, wir sind unser Aufnahmegespräch beendet. Und ich werde Sie körperlicher untersuchen und werde ein von Ihnen Blut abnehmen, machen wir einige weitere Untersuchungen, damit wir ein besser Bild von Ihrer Krankheit zu haben. Haben Sie noch Fragen an mich oder möchten Sie etwas hinzufügen zu Ihrer Beschwerden? Eigentlich habe ich Ihnen ja viel erzählt und ich habe nur eigentlich jetzt das Bedürfnis, mich irgendwo hinzulegen, weil ich mich wirklich immer noch nicht gut fühle. Ja, jetzt machen wir unsere Untersuchungen und werden Sie, ich hoffe, auch besser. Ja, ich hoffe, Sie können mir irgendein Medikament geben, dass es mir besser geht. Ja, ja natürlich, nach unseren Untersuchungen. Dann, jetzt werde ich mit meinem Kollegen sprechen und sofort wieder herkommen. Okay. Und bis später. Haben Kollegen andere Fragen? Ich habe eine Frage. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen stechend? Die sind brennend und dumpf. Brennend und dumpf. Haben Sie Sodbrennen oder Säures aufstoßen? Säures aufstoßen habe ich nicht, nee. Sodbrennen? Nee, auch nicht. Schluckbeschwerden? Schluckbeschwerden habe ich auch nicht, nein. Das ist das. Okay. Oh, wo die Schmerzen am stärksten sind, Herr Kühler? Ja, hinterm Brustbein, klar. Hinter dem Brustbein. Sie haben gesagt, dass Sie ähnliche Beschwerden gehabt, aber bei Belastung nur Treppensteigen. Ja, da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich keine Luft bekomme, und da habe ich aber nicht solche Schmerzen gehabt. Keine Schmerzen, nur, ja. Nur Luftnot. Yusuf, können wir anfangen? Einige Minuten noch, bitte. Wir haben natürlich das Problem, dass es eigentlich eine idiotische Situation ist, weil man in so einer Situation natürlich ja, immer erstmal die Untersuchung machen würde, ja. bevor man weiter fragt. Aber das müssen wir jetzt einfach so tun, als ob wir ja, das ist. Ich habe diese gesagt, Herr Köhler, diese Information ist sehr wichtig, deswegen möchte ich sicher sein, ob mit Ihrem Herzen alles in Ordnung ist. Das ist gut. Wir müssen die Ursache Ihrer Beschwerden abklären und diagnostizieren. Deshalb möchte ich ein EKG schreiben und Ihre Vitalparameter wie Blutdruck, Sauerstoff, Atemfrequenz, Pulsfrequenz messen. In der Zwischenzeit können wir unser Geschirr prozessen. Aber wir müssen Blut abnehmen. Ja, das ist wichtig, ne? Für Troponin, ja. Klar. Ja. Ja. Yusuf? Ja, können wir anfangen. Ja. Okay. Hallo, Frau Ersten, hatten Sie kurze Zeit für mich? Ja, natürlich. Sie haben einen neuen Patienten aufgenommen? Ja, und ich würde gerne Sie vorstellen. Ja. Herr Ralf Schüler, 58-jähriger Patient, ist bei uns gekommen wegen seit 3 Stunden bestehende plötzlich aufgetretene brennende und dumpfe Schmerzen mit Strahlung in Unterkiefer. Wo sitzen denn die Schmerzen? Sternale Brustschmerzen. Schmerzintensität ist am erst war 8 von 10, aber im Laufe der Zeit etwas weniger geworden. Aktuell 6 bis 10. 6 von 10, hm? 6 von 10, ja genau. Die Schmerzen laut dem Patienten sind andauernde Schmerzen. Mhm. Und ähnliche Beschwerden früher hatte er nicht. Und beim Belastung sind die Schmerzen schlechter geworden, und auch bei Belastung habe auch Dyspnoe. Schon immer, oder wie? Wie bitte? Hat er schon immer Dyspnoe bei Belastung? Nein, Dyspnoe ist kurz zuvor. Okay. Ja, früher hatte er keine Probleme dabei, aber jetzt hat er eine Belastung. Ja, und beim Schlafen braucht er einige Kisten. Und er habe belastungsabhängig Dyspnoe. Die Frage nach Husten, Hypästhesie, Beinödeme oder Pyrosis, Dysphagie wurden verneint. Aber in der vegetativen Anamnese zeigten Nausea und Kaltschweiß. Er hat in Vorgeschichte Diabetes mellitus und dagegen benutzt er Metformin 100 Unit und Arterialhypertonie seit schon Jahren und auch Dyslipidämie. Es wurde keine OP bei ihm durchgeführt und als Medikation nehme auch Belokzug bei Bedarf, einmal morgens und Enalapril einmal morgens. Er ist dreimal Belokzug geimpft. bei Bedarf. Ja. Okay. Er ist vollständig geimpft gegen Corona. Er hat Latexallergie und Novalginallergie. Die Allergien zeigen sich Hautausschlag und sogar beim Novalgin auch Dyspnoe. Er hat seit 25 Jahren ein Schachtel pro Tag oder Halbschachtel, das ist mir nicht klar. Aber jetzt seit 2 Jahren, er raucht weniger, zum 50 Liter pro Tag oder so. Er trinkt gelegentlich ein bis zwei Gläser Wein auf Feiern oder Drogenkonsum wurden verneint. Bei Familienanamnese zeigt sich Diabetes mellitus bei Mutter. Bei der Mutter, Bei der Mutter und sein Vater ist ein Alter, vielleicht wegen Herzproblemen gestorben, das ist nicht klar. Er weiß nicht genau, weswegen. Und er ist Einzelkind, verheiratet. Aber jetzt, er ist im Trennungsjahr mit ihrer Frau, lebe allein zurzeit deswegen und hat 3 Kinder. Er habe einen Sohn mit Epilepsie, Auslandsanamnese ist abwesend. Also er hat es nicht im Ausland gewesen, okay? Ja, genau. Erzählen Sie doch nochmal, was war denn der Auslöser für diese Schmerzattacke und für diese Luftnotattacke? Früher habe er nicht so eine Schmerzattacken. Deswegen habe Was ich war eher. denn heute der Auslöser? Weshalb ist es denn heute losgegangen? Ja, heutige war am stärksten. Deswegen, ich gehe von einem Verdacht auf Herzinfarkt aus. Okay. Aber differenzialdiagnostisch kommen auch Herzinsuffizienz sowie ja, vielleicht eine Asthma-Attacken, aber das nicht so aus. Um meinen Verdacht zu bestätigen, empfehle ich erstmal eine EKG verschreiben lassen, danach körperliche Untersuchungen und Laboruntersuchung, Was untersuchen Sie denn im Labor vor allen Dingen? CKMB, Troponin. Und danach ein Herzecho durchführen, Ja, okay. gegebenenfalls Koronarangiographie, sowohl Genau. diagnostisch als auch therapeutisch. Mit Interventionsmöglichkeit. Okay, ja. Ja, und als Therapie, wenn die Diagnose gesichert ist, Monitoring und Analgetikum geben. Auf alle Fälle, ja. Ja, Antikoagulantherapie und ein Angio kann man auch durchführen. Ja. Herzstand zu legen oder. Genau, um den zu standen, genau. Ja, okay. Gut. Ja, dann bin ich ja gespannt. Der Patient ist jetzt schon auf der Intensivstation, wird schon überwacht? Ja. Okay, gut. Dann halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, was aus Herrn Kühler wird. Okay. Ja. Ja? Könnten Sie nochmal wiederholen? Ich sehe jetzt Ihre Patientenvorstellung als beendet an. Ja. Ja. Ihr Patient ist jetzt auf der Intensivstation, denke ich. Ja? Ja, genau. Und Sie berichten mir nachher weiter, was aus ihm geworden ist. Ja? Alles klar. Gut. Was ich jetzt auffällig fand, dass Sie diese Akutsituation nicht beschreiben konnten. Was ist passiert? Warum hat er diese Attacke heute Morgen gehabt? Oder heute Nachmittag, wenn wir jetzt am Abend sind. Warum hat er die gehabt? Er hatte Eile. Er hatte Eile, genau. Und ja. Er hat sich extrem belastet. Er hatte Stress. Ne? Die Beschwerden. Und er hat sich körperlich belastet und hatte einen wichtigen Termin bei der Arbeit und deswegen ist er da hingelaufen, ja? Und dann ist ihm halt auf der Treppe, das war dann zu viel, ne? Da ist dann die Belastung eingetreten. Und hat die Attacke angefangen. Ne? Gut. Ja. Was ich gerade schon gesagt habe, natürlich ist das eine komische Situation, die man eigentlich so nicht simulieren kann, weil man so einen Patienten wirklich erstmal an den Monitor hängt. Ne? Das ist ja völlig klar. Und natürlich schicken Sie auch als erstes das Blut ins Labor zur Troponinbestimmung. Ja. Ne? Das ist schon klar. Richtig. Gut. Die Anamnese fand ich sehr flüssig, sehr schlüssig. Jetzt abgesehen von dieser komischen Situation, dass man eigentlich erst die anderen Sachen machen müsste und danach weitersprechen, war das aber alles schön logisch und aufgeführt. War sprachlich auch, fand ich, ziemlich gut. Und das war dann nachher nicht mehr ganz so gut bei der Vorstellung des Patienten. Da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Und eine kleine Tücke. Sie haben gesagt, er ist bei uns gekommen. Nein, er ist zu uns gekommen. Ja? Ja. Und er ist zu uns gekommen wegen. Wegen steht mit dem Genitiv. Genau. Deswegen ist die Formulierung mit wegen immer ein bisschen kritisch, weil wir alle mit dem Genitiv eigentlich nicht so besonders gut unterwegs sind. Ja, wegen plötzlichen enge Gefühls, starker retrosternaler Schmerzen, tralala. Da muss man immer den Genitiv benutzen. Und dann darf man am Ende nicht vergessen, zu uns gekommen oder hat sich bei uns wegen vorgestellt. Ja? Ja. Okay, gut. Alles klar. Das ist man kann das anders formulieren. Dann muss man den blöden Genitiv nicht benutzen. Man kann sagen, weil er hatte oder irgendwie sowas, ja, ist nicht ganz so elegant. Und oder auch mit ist gut. Mit kann man den Dativ nehmen. Ne? Er ist mit starken Schmerzen zu uns gekommen. Das ist ein bisschen einfacher. Ne? Ja, wegen ist etwas schriftlich. Vielleicht ja, man kann das natürlich machen, aber dann muss man es richtig machen. Ne? Gut. Ja, den Beta-Blocker nimmt er regelmäßig und nicht bei Bedarf. Er nimmt eine morgens. Ja. Ne? Das und Metformin natürlich Metformin 1000, ne? Und nicht 100. Ah, Entschuldigung. Eine Sache war noch. Warte mal, was war denn das noch? Ah, beim Rauchen. Beim Rauchen, ja, genau. Das ist wieder die Geschichte mit den Zeitangaben. Seit 2 Jahren raucht er nur noch eine Viertel bis eine halbe Packung am Tag. Davor hat er 25 Jahre lang eine ganze Packung geraucht. Ja? So. Ja. Damit sind wir bei 26 Päckchen. Ne? Ja, alles klar. Jetzt also, verstehe ich besser. Ja, der hat das ja auch ein bisschen verschwommen ausgedrückt, ne? Aber seit 2 Jahren raucht er nur weniger, aber vorher hat er immer ein Päckchen am Tag 25 Jahre lang. Ne? Okay. Ja, das ist eine der großen Tücken, die Zeitangaben. Passiert immer wieder, fällt mir immer wieder auf in den Gesprächen. Ein Zeitpunkt in der Vergangenheit, eine Zeitspanne in der Vergangenheit, das ist, muss man alles unterschiedlich formulieren. Ne? Aber dafür sitzen wir hier zusammen, dass wir solche Feinheiten besprechen. Ne? Ja. Okay. Ja, ansonsten habe ich keine weiteren Kommentare. Was sagen die anderen? War tatsächlich Ihre erste Anamnese oder nur die